geschafft. Wobei sich Lehrer einig waren, dass ich die Sache verkacke. War immer draußen, hab mit Buddies Hacke gemacht. Mein Taschengeld für Weinkippen und Kaffee verprasst. Denn früher ging es uns darum, paar Pflanzen zu drehen. Nächtelang mit Dudes und Bass zum Tanzen zu gehen. Jetzt wächst die Sache und es ist nicht ganz so genehm. Doch wir sind dankbare für Mann, die hier im Rampenlicht stehen. Teil mit Flo die Liebe zum Sol und ne Mate mit Costa. Ne Matratze mit Markus, dann fühl ich mich bockstark. Teil mich mit, bin der kleinste gemeinsame Teiler. Denn nie länger als nötig an der Stelle verweile. Hab die große weite Welt, doch keine Zelle war kleiner als die gähnende Leere im Portemonnaie eines Streuners. Bin dankbar, denn ich hab nicht viel, doch nie fühl ich mich einsam. Denn hab ich Zeit zu füllen, nutze sie gemeinsam. Ich bin dankbar, denn ich hab nicht viel. Bin dankbar, denn ich hab nicht viel. Ich bin dankbar, denn ich hab nicht viel. Doch nie fühle ich mich einsam, denn hab ich Zeit zu füllen. Nutze sie gemeinsam. Ich bin dankbar, denn ich hab nicht viel. Ich bin dankbar, denn ich hab nicht viel. Ich bin dankbar, denn ich hab nicht viel. Doch nie fühle ich mich einsam, denn hab ich Zeit zu füllen. Nutze sie gemeinsam. Aber ich fühle mich nicht wohl zwischen trockenen Tüchern. Bevorzuge die Welt zwischen Worten in Büchern. Bei Küssen meine Muse bin ich nicht so genügsam. Mit gewagten Träumen Tag die Fantasie zu beflügeln. Doch dieses zwischen den Schönen wird mir kein bisschen zu viel. Wo sich Gegensätze treffen, kann man Schwingungen fühlen. Wenn man Schwingungen verliert, dann kann es passieren, dass man mitschwingt. Wie es passieren kann, dass man beim Radio mitsingt. Wie es passieren kann, dass man eine Taktscheiße anfängt. Der Grund, warum dein Wein sich in Lachen verwandelt. Du merkst, was du brauchst, ist das, was du in der Hand hältst. Und das Glück mit deinem Mit, wenn man sich ungefragt dran denkt. Du bist das Sammelsurium aus 100 Punkten. Facettenreich und schön, so wie ein bunter Hund. Wenn du einfach mal loslässt, beginnst zu genießen. Du hast nicht ewig Zeit, lass dich nicht verdrießen. Ich bin dankbar, denn ich hab nicht viel. Bin dankbar, denn ich hab nicht viel. Ich bin dankbar, denn ich hab nicht viel. Doch nie fühle ich mich einsam, denn hab ich Zeit zu füllen. Nutze sie gemeinsam. Ich bin dankbar, denn ich hab nicht viel. Ich bin dankbar, denn ich hab nicht viel. Ich bin dankbar, denn ich hab nicht viel. Doch nie fühle ich mich einsam, denn hab ich Zeit zu füllen. Nutze ich sie gemeinsam. Es klingt verrückt, aber wenn du dich verrückt machst und dich beschwerst, dann ist klar, dass du kein Glück hast. Wenn du nur rennst und rennst und niemals anhältst, brauchst du dich nicht zu beklagen, du vermiesst es dir doch dann selbst. Es klingt verrückt, aber wenn du dich verrückt machst und dich ständig beschwerst, dann ist klar, dass du kein Glück hast. Wenn du nur rennst und rennst und niemals anhältst, brauchst du dich nicht zu beklagen, du vermiesst es dir doch dann selbst. Es klingt verrückt, aber wenn du dich verrückt machst und dich ständig beschwerst, dann ist klar, dass du kein Glück hast. Wenn du nur rennst und rennst und rennst und rennst und rennst und rennst und rennst und niemals anhältst, brauchst du dich nicht zu beklagen, du vermiesst es dir doch dann selbst.